whatever. It's a strain, man, living in these veins, man. Am Anfang war die Dunkelheit, doch dann kam das Licht. Ein bisschen Helligkeit, fiel ich stark ins Gewicht. Treib mir den Schlaf aus dem Gesicht, um die Sonne zu begrüßen. Merkt das Bruders Freunde ihre Spuren hinterließen. Sie fragten mich, wo ist des Menschens eigene Liebe? Ich sah Menschen sie zerstören, andere klauten sie wie Diebe. War sie doch das Essentielle, was uns unsere Seele gab. Heute wird sie angepriesen wie Gouda auf dem Käsemarkt. Und so dreht sich unser Lebensrad mit jeder guten Tat. Eben fragt mich wieder einer, ob ich seine Gegend mag. Nein, mein Block ist der schönste in der ganzen Gegenwart. Ja, wir cruisen in der Klapp mit Sande, Klapp und Kleinformat. Doch da fragten sie mich wieder, ob der Mensch denn nicht begreife. Geht's bald ab auf dem Planet, wie auf dem nassen Boden Seife. Das Leben der Kulturen ist auseinandergerückt. Und Interessenkonflikt ist noch gut ausgedrückt. Ey yo, Gun Talkin' oder Booyaka-Schuss. Heul doch, wenn ihr meint, alle gehen ab und Schluss. Bin der reale Pimp und glaubt, der Regen ruft Mord. Hey, ja, ja, ja, und so weiter und so fort. Sie waren fassungslos, weil bald der letzte Stern vom Himmel fällt. Doch dem Menschen ist egal, er spannt ein neues Himmelszelt. Mit UV-Schutzfaktor 20, etwas Bräune muss ja sein. Die Natur geht dabei drauf, dann sind wir wenigstens allein. Und so fragten sie verzweifelt, ob's die Jugend besser macht. Dass die in Zukunft dann begreifen, wer das beschissene Wetter macht. Doch stattdessen Realties, dicke Karre real. Das ist wird so heiß hier drin, ich bin ja so real. Was, also nack yourself. Set your ass on fire. Sage bye zu Bruders Freund. Sicky Sunday und so weiter. Sicky Sunday und so weiter. It's a strain, man. Living in these veins, man. Whatever. Haha. It's a strain, man. Living in these veins, man. Yeah. Ich nehm den letzten Zug von meinem Spliff und lehn mich zurück. Aha. Throw your hands in the air, ist das, was mir jetzt nicht mehr glückt. Denn ich bin high wie Gebirge, doch mein Muskelpotenzial ist low wie die Beteiligung an der letzten Europawahl. Ich kann eigentlich nichts mehr aus der Fassung bringen. Ich hör Marys Stimme in weiter Ferne erklingen. Und sie redet zu mir, doch das tangiert mich am Gesäß. Ich hör nur, hey man, now it's time to bust your fucking ass. Sie sagt, ey Alter, weil das auch alle anderen tun. Und schaut natürlich als allererstes im Flur nach meinen Schuhen. Die bestimmen in ihren Augen den zukünftigen Ruhm. Sie sagt, mit diesen Sneakers wird man dich immer ausboomen. Ich sag, shut the fuck up, ich will mich doch nur ausruhen. Und ich werd immer bejubelt, sogar in meinen Hausschuhen. Doch sie lässt mich nicht in Ruhe, da hilft nicht mal Kung Fu. Sie fragt nach meinem Namen und den Namen meiner Crew. Meine Clique ist S-U-N-D-A-E-C-L-U-B. Wir machen selten reinen Battle-Rap wie Separé Passé. Representen nur den Scheiß mit Kleinformat und ICD. Unser Hobby ist Hip-Hop und das Kaufen von LPs. Sie sagt, too many MCs, but not enough Mics. Okay, ich kauf mir ein eigenes, denn dann gibt es keinen Streit. Ab jetzt freu ich mich besonders auf unsere Zeit zu zweit. Lehn mich entspannt zurück, ich hab einen neuen Spliff. Aight, aight, aight. Learn to respect the intellect. Learn to respect the intellect. Like the, like, like. Learn to respect the intellect, and my fire will burn you. Burn.